die Welt sein kann. Er erzählt von einem toten Mann. Seine Worte wählt er sehr bedacht. Sie schenken Vertrauen in eine große Macht. Die Menschen tragen ihn auf Händen. Sie belohnen ihn mit reichlich Spenden. Sehr edel auch ist sein Gewand. Er hält die Bibel in einer Hand, in der anderen ein Kreuz. Jetzt predigt er an diesem Ort, in dieser kleinen guten Stadt. Die Menschen kommen von nah und fern und hören, was er zu sagen hat. Glückliche Gesichter, vielversprechende Worte, Gebet und fröhliche Lieder. Der Pfarrer gibt euch neue Kraft. Er kommt von einem fernen Ort, doch dort begann er einen Mord an einem Gottesdiener. Und so kam er hierher. Er predigt hier an diesem Ort, in dieser kleinen Stadt. Die Menschen kommen immer wieder, weil er das Sagen hat. Glückliche Gesichter, vielversprechende Worte, Gebet und fröhliche Lieder. Der Pfarrer gibt euch neue Kraft. Der Hass wurde in ihnen geboren.